Eintrag X2 C33-6. Dies ist das Logbuch der Heart of Mole. Wir schreiben das Jahr 2016. Nach unserer Flucht aus der Maulwurfstadt gelang es uns dank des Bohrkopfaufsatzes unserer Rakete, den oberen Erdmantel zu durchbrechen und unseren Heimatplaneten hinter uns zu lassen. Das Anwesen von Thomas de Maizière wurde dabei mutmaßlich vollends zerstört. Unsere Bordinstrumente geben keinerlei Hinweis auf Überlebende. Ehrlich gesagt geben sie gar keine Hinweise, denn wir wissen immer noch nicht, wie man sie liest. Das Ziel unserer Reise ist ebenso ungewiss wie die Antwort auf die Frage, wie man auf dem Computer einen Logbucheintrag speichert und wie lange Maschu eigentlich noch das Bad besetzen kann. Sag mal, hast du gelernt? Ach, ein bisschen. Also, hast du rausbekommen, wie man diese Maulwurfstoiletten benutzt? Ich bin jetzt zum dritten Mal da drauf, aber ich habe jetzt einfach ins Waschbecken gepinkelt. Man muss einfach sich übergeben, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte ein bisschen Vorteil, weil ich ja noch leichte Überbleibsel Brechdurchfall habe und deswegen habe ich einfach mal beide Richtungen ausprobiert und ich muss sagen, also mit dem Mund funktioniert irgendwie besser. Ich weiß nicht, wie Maulwürfe das normalerweise machen. Sind die Wiederkäuer? Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, man hängt sich mit... Komm, ja, es, oh, apropos Orientierung. Mikro läuft. Willkommen zu Creamspeak. Willkommen zu Creamspeak. Ja, herzlich willkommen zu Creamspeak, diesmal Lost in Outer Space, auf der Reise ins Niemandsland. Ins Nirgendwo. Boah, ich hatte so eine ätzende Woche. Ich habe ja letzte Woche erstmal große Entschuldigung dafür, dass wir nicht pünktlich hochladen konnten. Es hat sich alles ein bisschen verspätet. Ja, das war echt, ich dachte fast, für einen kurzen Moment dachte ich, das war's jetzt mit Creamspeak. Wir haben die heilige Ordnung jetzt irgendwie zerstört und jetzt ist es vorbei. Aber du, hat ja dann doch funktioniert. Nee, hat alles super geklappt. Ich war beim Arzt, mir ging es gar nicht gut. Ich hatte so ein bisschen Kreislauf und alles Mögliche. Und und dann war ich beim Arzt, musste da ein bisschen Blut. Ja, genau, so. Genau das. Also das, was man früher immer hatte, wenn man am Sportunterricht nicht teilnehmen wollte. Ja, genau. Oder nicht zur Schule wollte, wenn eine Mathe-Klausur war. Du bist aus Versehen auf deiner Schreibtischlampe eingeschlafen und hattest ganz hohes Fieber. Ich habe ein großes Problem und zwar morgens, wenn ich in meinem Bett aufwache und ein bisschen zu lange schlafe, dann scheint die Sonne immer... Das klingt genau wie das, was ich auch habe. Dann scheint die Sonne immer direkt in mein Gesicht und auf mich drauf und ich liege da immer wie so ein Wiesenhof-Brutzler. Oh nein. Jetzt übrigens aus 100% feinstem Waschbärfleisch. Und ich glaube, das macht meinen Kreislauf schon, bevor ich aufstehe und mein Bewusstsein an die Oberfläche zurückkriegt. Du meinst, die ganzen Proteine in deinem Gehirn sind schon denaturiert, bevor du überhaupt unter die Lebenden kommst. Und dann genau, und meine Freundin sagt immer, es ist immer so schön, von der Sonne wach zu werden. und ich liege dann immer morgens einfach wie so ein weiß-roter Wurm in meiner Decke drin und alles ist zugekleistert und es ist noch schmieriger als sonst, wenn ich aufstehe. Und meine Freundin weckt mich auch nicht mehr, sondern hat nur noch so ein Rohrstock, mit dem sie mich dann immer nur wach piekst. Sounds kind of kinky. Naja, aber das und dieses Gefühl hat sich dann so die ganze Woche lang gezogen. Dann war ich beim Arzt und der Arzt sagt so, nicht gut, nee. Und dann hat er noch so eine kleine Arzthelferin da und beide haben die ganze Zeit den Kopf geschüttelt und so, nee. Und alle flüstern so, AIDS, bestimmt AIDS, du AIDS. Oder Krebs, AIDS. Oder ist einfach und, so, also einfach so, Schwester Petra, würden Sie mal die große Heckenschere holen, bitte? So. Schwester Petra, ganz kurz, bevor ich es vergesse, holen Sie uns ganz kurz die AIDS-Handschuhe rein, bevor ich den jungen Herrn untersuche. Also, Entschuldigung, ich habe hier die Space-AIDS-Handschuhe. Genau. Oh, stimmt, stay in character. Naja, achso, nee, das war jetzt einfach nur so, weil ich finde Space-AIDS. Ich war gar nicht so beim Arzt, ich habe geträumt, dass ich beim Arzt war. Ach, übrigens, ich trinke auch gerade so einen von diesen sehr geilen Space-Coffees, die ich hier auf der, genau. In der, also, in der Raumschiff-Kantine gefunden habe. Wir sind im Raumschiff und... Wir sind auch beim Space-Arzt. Ich war beim Space-Arzt. Wir haben zwischendurch angehalten, einmal bei Space Burger King und Manchmal einfach Fall. Mal bei Space 7-Eleven aus Versehen ein bisschen zu viel von diesen künstlichen Orange-Juice-Packungen und Oreo in genau. Blaubeer-Flavor gegessen. Und dann hatte ich Weltraum-Kreislauf-Probleme. Space AIDS. Auf jeden Fall, 2 Tage später war dann mein Blut ausgewertet und es hat erstmal 3-4 Telefonanrufe bekommen, bis ich einen Arzt dran hatte. Und dann haben die immer gesagt, dass ich gesagt habe, ja, ich muss jetzt mit dem Arzt sprechen, ne, Blut und alles, und ich bin ja sonst nicht krank, ich habe keine Ahnung, wie das läuft, und ich wurde dann langsam schon ein bisschen fickrig, und dann dachte ich so, nee, das darf was ich was wurdest du? Fickrig? Fickrig, kennst du das nicht? Wenn du so ein bisschen nervös wirst und so nicht, wenn du dir wild aus Angst und Sorge einen runterholst. Ja, nee, ich wollte gerade sagen, das klang jetzt aber so ein bisschen wie so mein Standardzustand, so also, genau so wie ich immer mich in den Schlaf masturbiere, wenn es nicht so toll läuft. auf jeden Fall, und die sagten dann nie, ja, sie haben das oder das, oder sie durften das halt nicht. Oder auf jeden Fall meinst du, nee, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich so, was ist es denn? Warum dürfen Sie es mir? Nein, das geht wirklich nicht. Und dann habe ich erst gedacht, vielleicht so, dürfen Sie mir vielleicht sagen, was es nicht sagen ist? Und ich ratter jetzt so alle großen Krankheiten runter. Nein, ja, genau, so nicht, Ausschlussprinzip. Genau, bis ich es ausschließen also, kann. Also, nee, nur Ja-Nein-Fragen. Ja, genau. Und danach bin ich aber dran. Genau, das bin ist ich, das. Bin ich das, ein wer, Mann? Das wer bin ich der Krankheit ja, mit dir? Genau. Is it cancer? Yes. Kommt meine Krankheit aus der mongolischen Steppe? Und dann hatte ich irgendwann den Arzt dran, und das war auch so schmerzhaft, weil ich musste dann auf dem Nachhauseweg noch wirklich in der Parkbucht anhalten, weil ich konnte dann nur um 17 Uhr anrufen. Und dann meinte sie, ja, ich verbinde sie mit dem Arzt. Und dann habe ich eine Minute lang in dieser Warteschleife gehangen und ich schwitzte schon vor lauter Angst. So, was ist es jetzt? Schilddrüse, AIDS, Diabetes, Krebs oder, ne? Genitaler Riesenwuchs, man weiß es ja nie. Und dann kam halt, ihr Anruf wird gehalten. Und das ging eine Minute lang und ich fieberte dann irgendwann und es hört sich auch nur noch an wie, Krebs und Diabetes, AIDS und Schilddrüsenüberfunktion. Ja, und dann war irgendwann der Arzt. Was war es jetzt letztendlich? Ja, es ist tatsächlich erstmal eine leichte Schilddrüsenunterfunktion. Und okay. Ich hoffe ja schon, seitdem ich 15 bin, darauf, dass ich Schilddrüsenunterfunktion habe, um endlich mein generelles antriebsloses Verhalten zu erklären und auch mein schlechtes Abi erklären kann. Jetzt, dann macht es endlich Sinn. Ich würde dann auch bei meinen Lehrern anrufen von früher und sagen, ha, wer zuletzt lag. Ich bin nämlich gar nicht blöd und geistig behindert. Das ist Schilddrüsenunterfunktion. Das klingt eigentlich auch fast so ein bisschen wie so eine Origin-Story für so einen Superhelden. So irgendwie so, he was just a little boy with a slight Schilddrüsenunterfunktion. But then one day he was bitten by a space mole. Es ist nicht andersrum, er war eigentlich nur ein kleiner Junge mit einer 5 in Mathe, doch irgendwann mit 30 kam er raus. Schilddrüsenunterfunktion. Ja, und von jetzt an nimmt er Tabletten. Ja, sehr ja, schön. Auf jeden Fall, das war meine kleine Arztgeschichte. Und ich kriege jetzt Kreislauftropfen, das ist total toll. Und ich bin jetzt erstmal eine Woche in Griechenland, in Rhodos. Nichts Homöopathisches. Nee, nichts Homöopathisches. Ich krieg richtig ganz fiese Tropfen, die auch ganz eklig schmecken. Dann geht's mir auch ein bisschen besser. Also an alle treuen Hörer da draußen ist alles in Ordnung. Also, an alle treuen Hörer, wir haben einen Fundraiser eingerichtet, damit sich Maschu, weil der ist nämlich gar nicht im deutschen Gesundheitssystem drin, der ist im amerikanischen. Das heißt, wir müssen $10,000 jetzt aufbringen, damit sich Maschu die Tropfen leisten kann. Genau. Und, weil der Martin Schreely hat ihn nämlich von $5 pro Liter auf $2,000 pro Du, das ist auch so eine dumme Sau, der Typ. Ne? Also wer die Geschichten nicht kennt, das ist der Typ, der das, also nicht das AIDS-Gegenmittel, aber das Mittel, das das Leben mit AIDS sehr erträglich und eigentlich normal macht. Er hatte sich, glaube ich, das Patent gekauft und bringt das jetzt für 2000 Euro anstatt 10 Euro oder so raus. Ich kenne die genauen Zahlen nicht. Ja, der hat ja aber auch einen krassen Lawsuit deswegen gehabt, wegen Kartellamt und so einen Scheiß, glaube ich. Der hat auch wegen Versicherungsbetrug und so. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen so ein, weiß ich auch nicht. Hat mir das schon mal. Nee, das hatte ich über Trump mal gesagt. Das ist so ein bisschen so Trump-artig. So, wenn man so Speicherpunkte im echten Leben machen könnte, so, dann würde man so Sachen ausprobieren, wie was passiert. Ja, genau. Genau, und dann einfach neu laden. Wenn man denkt, du Scheiße, die ganze Welt hasst mich jetzt. Aber ich glaube, der hat auch wahrscheinlich Schilddrüsenüberfunktion. Ich glaube auch, dass sich die gesamte Welt und einfach zwei. Es gibt zwei Arten von Menschen: Menschen mit Schilddrüsenüberfunktion und Unterfunktion. Und, ja, wahrscheinlich. Naja, aber ich würde mir so wünschen, dass es wirklich Schilddrüsenunterfunktion ist, und dann sagt er, und dann ist das einfach die Erklärung für alles. Ich habe den Arzt auch extra gefragt, ob es halt kein Krebs, keine Diabetes, also Diabetes wäre schon nervig gewesen, ob es kein Krebs, keine Diabetes ist und ob ich jetzt auch einfach weiter rauchen und trinken darf, und dann hat der Idiot einfach aus Versehen Ja gesagt und ich habe jetzt einen Freifahrtschein. ich kann es machen, was ich will. Und irgendwann in 50 Jahren, wenn ich dann Lungen- Kannst und Leber- Nierenkrebs habe, werde ich einen Arzt verklagen. Ich habe das Telefonat auch mitgeschnitten. Die Frage ist, wenn ich dann, ob ich dann mit Schilddrüsenunterfunktion überhaupt motiviert genug bin, so ein, so ein Verfahren. Ja, ja, wahrscheinlich. Genau, also ja, genau. Ich glaube, das wird nichts. Ach, das sind einfach ne, der Struggle. Ja, ja, so lustige kleine Medizinergeschichten. Wir dachten, wir lassen euch ja auch ein bisschen an unserem Leben teilhaben. Ja, schade. Ich hatte mich schon fast ein bisschen auf sowas, so ein paar Abszesse und verfaultes Fleisch oder vielleicht auch so einen kleinen Lungencancer wie immer, weil immer auf den Tabakpackungen, wo ich dir immer die mit den harmlosen Bildern mitbringe. Achso, damit ich immer zeigen kann, hier, das ist meiner. Den hab ich. Und dann bist du so approached von der Raucherlobby. So, hätten Sie vielleicht Interesse als neues Model für die aktuelle Smoking Kills Kampagne? Genau, und dann komme ich von der Raucherlobby von der Bundesregierung. Und dann komme ich dahin, total gut gelaunt, frisiert und sage, nee, wir brauchen nur ihre Lunge. Hätten sie jetzt noch nicht mal frisieren müssen. Naja, auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie lustig es doch ist, beim Arzt zu sein. ich muss wirklich sagen, ich bin ja bis auf dieses kleine, bis auf das Schild. Ach so, ich nehme übrigens auch Schilddrüsentransplantate entgegen. Also wer eine Schilddrüse über hat, einfach Brief und Schlag, Briefmarke drauf und ab zu mir. Ja. Naja, ich bin auf jeden Fall immer wieder erstaunt darüber, weil ich ja wirklich super selten beim Arzt bin. Ich war vielleicht die letzten 10 Jahre dreimal. Ja, das ist so. Aber bei mir auch. Also ich war das Einzige, was ich tatsächlich halb, also noch am regelmäßigsten mache, ist, glaube ich, Zahnarzt. Ach so, genau. Ja. AIDS-Checkup natürlich auch, aber das ist eigentlich so ein weekly Meetup. Nee, und ansonsten ist tatsächlich Zahnarzt, ansonsten so beim allgemeinen Mediziner oder auch irgendwie sowas, eigentlich soll man ja auch alle paar Tage so beim Hautarzt seine Leberflecke und so. Ich hab ein paar Leberflecke und ich glaube, ich sollte mir eigentlich das mal wieder angucken lassen, aber auf der anderen Seite. Ganz kurz, wo wir gerade bei klingt AIDS das auch, sind. Ich meine, weißt du, wenn ich jetzt einfach ein bisschen warte und mir dann irgendwas rausschneiden lasse, dann kann ich sagen, so, I beat skin cancer und kann mir dann irgendwie so eine Plakette aufs Auto kleben oder sowas. Insofern. Aber die T-Shirts sind nicht rosa wie bei Brust, die sind, glaube ich, halt Hautfarben und es ist nicht so schön. Ist das eigentlich bei Schilddrüsenunterfunktion auch so, dass ich jetzt alle meine alten Geschlechtspartner anrufen muss und sagen, ey, hör mal zu, ich habe echt eine scheiß Nachricht für dich, ne? Der Arzt hat mir gesagt, dass ich dich anrufen muss. Wir hatten jetzt vor ne, 6, 7 Jahren das letzte Mal ist halt, und die ist dann auch schon so, oh Gott, was denn? Sag doch endlich, ja, es ist Schilddrüsenunterfunktion. I knew it, you son of a bitch. Oh Gott, und ja. Die wird dann erstmal wütend sein, aber dann sagt, das erklärt natürlich einiges. Weil da unten drunter steht nämlich auch fehlender sexueller Antrieb und dass man in weniger als 10 Sekunden kommt. Wobei das Den Wikipedia-Eintrag habe ich übrigens sagen, heute noch ist, nachgetragen. Das ist so eine Nebenwirkung von Sleeping with Mushroom. Oh, shots fired. Nee, es ist so, also 10 Sekunden ist schon... Das ist schon an Geburtstag und Weihnachten. Und, aber ich habe das heute im Wikipedia-Artikel nachgetragen, ich werde das einfach als Ausrede für alles haben, wenn ich aufräumen muss. Das ist aber also eigentlich ist das ja so fast, könnte man fast so ein neues Berufsbild, Quellenfälscher oder sowas. Das wäre eigentlich doch so ein geiles 2016-Ding. Ich meine, wir leben ja in einer Zeit, wo du mit allem möglichen Scheiß Geld verdienen kannst. Mir hat auch neulich, wir haben heute wieder einen Kumpel gezeigt, irgendeine alte Klassenkameradin von dem, die jetzt halt Instagram-Modell ist. Und irgendwie ihre 100.000 Follower hat und halt dann über so branded Posts und so ein Kram halt ihre Kohle da verdient. Wo ich mir auch denke, so, okay, ist halt, also, ne, ist halt schick, so, ich gönne den Leuten das, wenn die damit sowas Geld verdienen, aber dann frage ich mich halt, ob irgendwann dieser Punkt kommt, wo du zurückblickst und so ein bisschen in Frage stellst, ob du jemals wirklich irgendwas für die Nachwelt hinterlassen hast. Ja, ne? Oder ich, keine Ahnung, es erfordert ja auch ein marketingtechnisches Geschick, oder ich will das auch gar nicht runterspielen. Ist ja schon ein richtiger Job, so ist es ja nicht, ne? Aber ja, keine Ahnung, ist das dann. Aber das ist ja auch in einem normalen Modelberuf so, ne? Klar, absolut. Inwiefern oder was da wirklich befriedigend ist und ich meine, wir waren ja letzte Woche bei Gina Lisa und nee, wir reden jetzt nicht über den ganzen Vergewaltigungsfall. Wir reden auch gerade wieder wie die Blinden vom Sehen, so, ne? Nee, ja, ich persönlich als Model, du. Aber nee, ist wirklich, wenn man sich mal die junge Dame anguckt, also es ist halt alles, ne, auf Äußerlichkeiten getrimmt und die Äußerlichkeiten lassen halt irgendwann mal nach. Absolut. Ne? Und dann merkst du halt irgendwie so, dein Körper ist irgendwie dein Kapital und dann musst du halt überlegen. Die hat auch dann versucht, halt so eine Fashion-Marke aufzubauen. Das hat alles nicht so richtig gezogen. Also die ist die Kollegin da von dem Kollegen. Ja. Und ich glaube, das ist schon stressig, wenn du da mit so einer... Es ist nicht so, du baust eine Handwerkskunst auf und dann kannst du halt Tische bauen und da bist irgendwie relativ safe, sondern das ist eher so ein Slow Decline. Ja, und das Problem ist ja auch, du wirst halt nicht hübscher mit der Zeit. Also genau, das meine ich halt. Ja, genau. Und das ist so ein neues Medium. Ja. So ein neues Medium wie Instagram wird ja dann nicht irgendwann zu Geriatrinstagram, keine Ahnung. Nee, und du weißt ja auch nicht, wie lange gibt's Instagram noch und was, wenn du den nächsten Trend verpasst oder so, und dann sitzt du da. Ja. Also dann musst du halt irgendwie transzendieren. Aber ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass man dann doch in den Medien oder in anderen Berufsfeldern, wo das halt zählt, ne, ich glaube, dass man doch relativ schnell an einen Job kommt. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel Big Brother Jürgen anguckt, QVC braucht immer gute Verkäufer. Und, und ich meine auch selbst wenn, also du kannst ja immer noch, also jetzt mal ganz Jokes aside, du kannst ja wahrscheinlich dann immer noch irgendwie als Arbeitslos. Nebenberuflich irgendwie als also in beratender Funktion, weißt du, dann ziehst du halt die nächste Generation von 14-jährigen Instagram-Models auf oder Snap. Dick Boah, Snap. Wollen wir mal ganz kurz über Dick Snap auf Chat reden? Also, mein letzter Dick Snap auf Chat. Man kann halt immer nur einen Dick Snap auf Chat machen, ne? Weil ist halt so. Unheimlich brutale und blutige Sache. Auf Dick Snap auf Chat. Es gibt nur ganz wenige und die finden sie auch nicht, weil das wird ja nicht gespeichert. Du schneidest den einmal ab und wer es dann gerade sieht, also das ist meine neue App. Meine neue App ist Dick Snap auf Chat. Also quasi, du filmst dir dabei, wie du dir den Pillermann abschneidest. Und das geht dann einmal ganz schnell raus an alle. Boah. Und wer halt Glück hat, kann einen schnellen Dick-Snap, Snip-Snap. Snip-Snoop. Und die Follow-App ist dann ganz kurz. An der Stelle mal kurz, das erinnert mich an so ein traumatisiertes Kindheitserlebnis aus den frühen Tagen des Internets, also oder auf meinen frühen Tagen des Internets, die ich hatte. Wo du auch noch nicht so richtig, es gab noch nicht so kuratierte Safe Spaces oder wo du wusstest, so okay, auf YouTube gibt es halt eine Grenze zu dem, was du so ein bisschen sehen kannst, und auf Live League ist dann der nasty Shit oder so, sonst war halt einfach so alles so gemischt alles, und du wusstest immer nie, das war wie so eine, online. Ja, nee, noch nicht mal, das war halt damals, weißt du, auch in der Zeit, wo es noch diese ganzen Share-Börsen und so ein Gedöns war, gab. Und du wusstest einfach noch nicht so richtig, das war so eine Wundertüte und du hattest so halbes technisches Verständnis und du hast dann so drum gekramt in der Hoffnung, mal ein paar Boob-Pics zu finden, so als Teenager, und kamst dann manchmal so ganz komischen Kram, und ich habe mal irgendwie das war noch verhältnismäßig harmlos, ne, aber da habe ich irgendwann mal so ein Video gesehen, wo sich halt so ein Dude mit so einer Stun-Gun, mit so einem Taser, so einem Hand-Taser, also nicht Taser, ist wahrscheinlich das, oder gibt's diese Hand-Stun-Guns, weißt du, wo du nicht... Da würde halt so ein Nahkampf-Taser, nee, eben nicht, sondern halt einfach ein normaler Elektroschocker. So ein Elektroschocker, wo der sich halt so die Balls geschockt hat. Oh Gott. Und das war so ein bisschen so ein Jackass-mäßiges Ding. Achso, das ist übrigens, solche Sachen kommen dann bei Dick Snap of Chat auch in die FSK 18. Alles andere ist drunter. Also es ist wirklich eine App für jedermann, die ich da machen werde. Ja, finde ich cool. Wieder eine große Idee. Aber hier, Internet vor 20 Jahren war auch echt was. Also gerade, wenn ich mir überlege, also wenn ich mir damals so mit 14, 15, 16, 17, 18, 20 bis heute... ein paar Brüste im Internet angucken wollte, das hat echt gedauert. Also es ist jetzt wieder diese typische HH56K-Modem-Joke, aber das hat wirklich gedauert. Und man lernt einfach, das ist so ein bisschen kreatives Masturbieren, ne? Dann ist es halt das ist halt wie verpixelt, das ist dann so ein bisschen so, dann musst du einfach die Vorstellung den Rest machen. Ich finde, das hat auch eine gewisse Poesie. Was ich immer gemacht habe, ist, ich habe mir dann die ganzen Vorschaubilder ausgedruckt und dann in so ein kleines Daumenkino gemacht und das dann abgefeuert. Das Problem war, das sah immer total komisch aus, weil ich habe halt, ne, eine Hand musste halt frei sein und ich musste das dann immer mit den Füßen machen. Und aber das war damals, deswegen auch, wenn an all die Retro-Hipster, einfach mal wieder das Modem begrenzen auf 56K und sich versuchen, einen Porno anzugucken. und dann gucken, wie sich so Enttäuschung, Wut und sexuelle Frustration mischt. Nee, und man zu einem gesunden, erwachsenen Menschen wird. Aber tatsächlich, wo wir jetzt gerade so ein bisschen in diesem Retro-Internet-Ding und so drin sind, ich hatte nämlich heute nochmal so ein Gespräch. Es ist ja schon, also... Damals in den frühen Tagen des Internets war das ja schon noch wesentlich geheimnisvoller und spookier auch. Ich meine, gut, du hast heutzutage auch ein bisschen diesen ganzen Darknet-Kram, aber es ist halt so, das Internet ist so allgegenwärtig und es werden so viele Hoaxes und Fake-Dinger werden so schnell wieder aufgedeckt, dass so ein bisschen dieses dieses halb analoge Mysterium wie so Kettenbriefe oder so Urban Myths oder solche Geschichten oder halt eben sowas wie zum Beispiel, wir hatten heute über mit einem Arbeitskollegen über Blair Witch Project geredet, was das halt, wie krass das damals war, dieser Film. Weil das Ganze ja auch so ein bisschen Guerilla-Marketing-mäßig damals aufgezogen war und du wusstest nicht so. Red Letter Media gesehen, die haben den nämlich auch besprochen und da ist der auch nochmal so ein bisschen. Please, no Red Letter Media. Nein, aber ganz kurz, um den Punkt zu erinnern, weil du wusstest damals noch nicht so wirklich, also ich meine, das war jetzt auch ein bisschen noch nicht sogar vor meiner Zeit, aber du wusstest halt nicht so wirklich, ist das jetzt echt, ne? Dann geistert da so ein bisschen so Tape-Aufnahmenmäßig durchs Internet, diese 4 Students tried to find out a legend, so, ne? Aber das war wirklich interessant, wie die es aufgezogen haben. Es gab ja wirklich noch eine Seite dazu. Und ich weiß nicht, ob du weißt, wie der Film gedreht wurde. Nämlich wirklich unheimlich interessant. Ich habe den Film gesehen. Du meinst jetzt von einfach von der Produktion her. Und zwar war das, das war ja eigentlich der erste, also nicht der erste Film. Ich glaube, die ersten Filme, die waren dieser Cannibal Holocaust oder so. Das war der erste, der diese... Mit Camcorder-mäßig. Genau, Shaky Cam, erstmal Camcorder. Erstmal Space Beer hier. Und aber das war der erste Film, der das wirklich für die Massen produziert hat. Und ich fand den Film so lala damals. Ich fand die Stimmung wirklich gut. Blair Witch Project. Genau, aber ich glaube, ich war ein Hast du den damals geguckt? Oder? Ich habe den damals geguckt, nicht ganz, als er rauskam. Ich glaube, da war ich 15, sage ich mal. Okay. Und da konnte ich habe den auch so später geguckt. Und einlassen. Ich war natürlich, man ist jetzt heutzutage halt an ganz anderen Scheiß gewöhnt und das ist halt dann so ein bisschen, denkst du halt so, gut, okay. Aber ich glaube, damals war das halt echt, das hat dich echt weggefickt. Also ich fand's, ich fand's auf jeden Fall mal richtig auf den Tisch. Aber ich glaube, wenn ich den Film heute gucken würde, ich könnte mich mehr darauf einlassen. Und zwar auch mit der ganzen Hintergrundgeschichte. Die haben diesen Film wirklich so gedreht, weil du zwischendurch diese Waldphobie entwickelt hast. Und so. Nicht nur das. Also, der Film wurde so gedreht. Die Schauspieler haben an jedem Drehtag eine neue Karteikarte bekommen über ihren Charakter, was der an diesem jetzigen Tag macht. Und die haben wirklich in diesem Wald geschlafen. Und jede Nacht kamen dann halt irgendwie Kinderstimmen aus dem Radio oder die haben morgens irgendwelche Steine da aufgeschichtet. Und das finde ich super interessant, dass sie das, dass sie das wirklich mit wenigen $1,000, ich glaube $12,000 waren da im Spiel. Und das finde ich wirklich cool und dass da auch ein riesiger Hit raus geworden ist oder ein großer Erfolg. Aber es stimmt so. Und heutzutage im Internet, du googelst einfach Blair Witch Project, ja okay, ist ein Film, ist alles erlogen. Ja, genau, das ist nämlich das Ding. Also es ist echt schwierig, da halt noch irgendwie sowas zu vermarkten, ohne dass es direkt... Also wenn man so ein bisschen einen Hype oder so eine Spookiness aufbauen will und dass es direkt irgendwie entlarvt wird oder sowas. Wobei, ich habe jetzt auch wieder gelesen, das war jetzt eine News-Story der letzten Seite, es kann jetzt auch sein, dass es mega inappropriate ist und dass es wirklich irgendein creepiger Massenmörder oder sowas ist. Aber fang einfach mal an. Ich fange einfach mal an, wer weiß. Also ich meine, wir nehmen ja jedes Fettnäpfchen gerne mit. Und zwar gibt es so eine Story, es gibt momentan in South Carolina gibt es so Clown-Sightings, wo immer sieht man, wir haben verschiedene Zeugen so einen spooky Clown gesehen, der immer so im Wald Leute zum Lachen bringt. Verschwindet und genau. Und den Leuten Süßigkeiten schenkt. Nein, aber halt so ein bisschen, der irgendwie angeblich versucht, Kinder mit einem Laser irgendwie in den Wald zu locken, also so ein Laserpointer oder sowas. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, hat er nur Katzen bekommen oder sowas. Wollte ich auch gerade sagen, so Parenting Skills. Und halt so ein bisschen diese, so wirklich klassisch, also weiß geschminkt, rote Haare, so diese Horrorfilm-Clowns halt. Ja. Und wie man sie schon Fahndungsplakaten so kennt, haben sich diesen Clown gesehen. Aber, und dann gehen die da rein. Dann der Absatz. Es gibt halt die Möglichkeit, dass es wohl aber vielleicht auch ein PR-Gag ist, weil es gibt wohl irgendwie von einen Film hier steht. Geil, die Kinder kommen in den Wald und da liegen da so Big Mac-Spuren. So. Genau. Und zu dem Zeitpunkt weiß man immer noch nicht, ob es ein Killer ist oder ein PR-Gag. Aber, okay. Ja, du weißt, es ist der Ronald McDonald kills slowly. Ja, genau. Und dann irgendwann so Nierenverfettung. Damn you! Und die Polizei kommt und sagt, hey, ich kenne den Typen, den habe ich auf meinem Dicksnap-F-Chat-Profil gehabt. Der hat meine Bestellung damals nicht richtig aufgenommen. Ja. Nein, der hat mir keinen Like gegeben. Ja, genau. Nee, und zwar, stand dann irgendwie, tatsächlich läuft seit vergangenen Donnerstag der Film 31 in den Kinos von Greenville. Mhm. Ach, und guck mal, das ist angeblich der ist von Rob Zombie. Was? Ach, der mal okay. Rob Zombie dreht Filme? Ja, klar. Okay. Weißt du es nicht? Nee, wusste ich gar nicht. Ich kenne Rob Zombie Rob nur Zombie. Als... I will never die. Aber nee, hier, Haus der tausend Leichen, The Devil's Rejects, immer ist das wahrscheinlich wieder so eine krasse... cinematografisch sogar erstaunlich gut, muss ich sagen. Also es ist jetzt okay. auf jeden Fall Trash, aber es ist gehobener Trash und Trash, wo sich jemand was dabei gedacht hat. Also wirklich mit guten Bildern, aber halt immer noch Trash. Und ja. Zum Teil auch Trash, der sich einen Ticken zu ernst nimmt, würde ich fast sagen. Nicht wie jetzt zum Beispiel eine meiner neuen Lieblingsserien, nämlich Ash vs. Evil Dead. Also nicht wie die alten Sam Raimi-Filme Evil Dead, die sich ja wirklich nie so richtig 100% ernst genommen haben. Und das ist Rob Zombie. Also ist, glaube ich, läuft so unter der Kategorie, muss man mögen. Also, wenn du verstehst. Ja, ja. Ja, aber okay, dann lösen wir auf. Und das ist jetzt wahrscheinlich doch ein PR-Gag. Man weiß es noch nicht genau. Also ich habe jetzt hier ich habe jetzt noch mal International Media geguckt, weil das war ja eben Spiegel. Und vor 2 Tagen war jetzt hier NBC News und die sagen auch nicht viel mehr. Also ne, Greenville, South Carolina und es geht, also man, möglicherweise hat das was mit der, oder es ist halt gerüchteweise, dass es was mit der Filmpromo zu tun hat, weil es sind bisher, glaube ich, noch keine Straftaten reported worden sind. Also wurde jetzt niemand entführt und es wurde auch noch bisher noch niemand umgebracht. Wobei das wäre eigentlich auch mal ein ganz kreativer Marketing-Gag. Hat sich der IS schon zu den Clown-Morden bekannt? Muss ich ja sagen. Nein, aber das wäre eigentlich wirklich mal eine ganz kreative Promostrategie zu sagen, wir bringen dieses ganze Guerilla-Marketing-Ding mal aufs nächste Level und killen mal wirklich ein paar Leute und dann so, hey guys, just a prank, go watch a movie, please. Ja. Visit us on Facebook, Twitter and Dicksnap of Chat. Achso, ja, an dieser Stelle mal kleiner Public Shoutout, wer uns ein Logo und oder Interface-Design für Dicksnap of Chat macht, kriegt ein Dickpic von uns. Der kriegt den ersten Dicksnap of Chat von uns. Aber natürlich also zu zweit auf einem Bild. Also ja, rare Double. Wir schneiden den einen mit dem anderen ab. Wie wir das schaffen, hört ihr das nächste Mal bei Dicksnap of Chat, der Podcast. Ja, du. Sehr schön. Ja, das war meine Clown. Ich finde es schon interessant. Ne? Creepy Cream Pie in the Face of the Week. Ja. Gerade mit New Media und das ist natürlich. Es ist schon ja, abgefahren. Also klar absolut. Hast du da. Aber ist. Aber du. Also und diese ganzen Slenderman-Geschichten und sowas, ne? Das ist halt alles. Das ist halt alles. Ja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, hier in Köln-Mülheim, ne, in der Zeitung steht, ein komischer Clown, ne, rennt in der Gegend rum und verschwindet dann, was weiß ich, im Rhein wieder. Und ganz langsam so eine Treppe runter so. Genau, und dann nachts kommt und spritzt dir mit der Blume vom Kuvert ins Gesicht. Und nee, aber klar, dann denkst du dir aber auch so, ja, ey, okay, Marketing-Gag hin oder her, ne? Aber deine Freundin lässt dann trotzdem abends nicht von der Bahn alleine nach Hause gehen, ne? Ja, ja, das ist halt, und ja, weil du gehst dann halt, du gehst einfach nachts rum und dann hörst du auf einmal in der Hirntrunk, quick, quick, quick, quick, die Squeaky Shoes. Boah, von dem und die Squeaky Shoes. Nee, also es stimmt schon, es ist natürlich. Wobei, es werden ja auch, Finn, wenn du so auf diesem Schema bist, ne, in diesem ganzen Horrorschema schon geprimed, wie der Psychologe sagt, würde ich sagen, dann werden ja diese ganzen anderen Horrorreize, die man so im Hinterkopf gespeichert hat, die werden ja dann auch salient und relevant auf einmal, ne? Und dann sind halt irgendwie jede scheiß creakige Schaukel und irgendwie jedes tropfende Geräusch und überhaupt eigentlich jedes Geräusch, was die Stille durchbricht und alle möglichen Vorstellungen, die man hat, die werden ja dann auch mit aktiviert und dann hast du so eine generelle Paranoia halt. Ja. Scheiß auf Clowns. Ich finde jetzt Clowns an sich halt auch nicht so wirklich schlimm. Ich finde halt Clowns vor allem erstmal nicht sonderlich lustig, aber das ist der wahre Horror an Clowns. Aber, naja. How can you be so unfunny? Oh Gott. Das ist ja genau das, was ich Leute immer bei. Ja, okay. Ich würde sagen. Lame mit Cream Speak Self-Bashing. Ach nee, sowas macht man nicht. Das ist so 90er. Ja, das ist echt. Das ist was für, das für Weicheier, für Harteier. Genau so. Ey, Warmeier. Übrigens hier so: Wir haben ja irgendwann vor 1000 Folgen mal über Partybrüste geredet. Wer nicht zugehört hat, oder erst seit den Creamspeak Space Travels eigentlich dabei ist. Da müssen wir nochmal so, das war echt eine so geile Story, diese Party. Das war eigentlich super, also die irgendwann so in Folge Revival. 100 werde ich dir nochmal erzählen. Absolut. Also bei mir um die Ecke gibt es so ein Mac Aesthetics, so ein günstiges, hier, es ist wirklich wahr, das da steht auch so ein Ronald McDonald Knopf vor den Leuten, genau. So, hey, need some poops, need some party press, come on. 100% und pure beef. Auf jeden Fall, es gibt, kurze Geschichte, es gibt Brüste, du spritzt dir, also die spritzen dir Salzsäure, kochst das Lösung in die Brüste und dann sind die ein paar Stunden größer. Und dann hat uns ein lieber Hörer und der hat uns eine Privatnachricht geschrieben, deswegen sage ich jetzt erstmal nicht, wer es war, weil vielleicht, ich weiß es ja nicht, hat uns gesagt, genau, es war Ronald McDonald. Er möchte unerkannt bleiben. Es war Ronald Reagan. Und er hat uns geschrieben, dass es auch Partyhoden gibt. Das heißt, und das ist wohl vor allem im in der Gay-Community, also in der Gay-Party-Community, nicht in der Gay-Community. Ich wollte gerade sagen, es sind zwei völlig unterschiedliche, genau, Dinge. In der Gay-Community, oh Gott, in der Gay-Party-Community, mein Gott. Ja. Und ja, es ist auch mal echt mal interessant. Auf jeden Fall, genau. Und die spritzen sich das quasi in die Hoden, damit die größer erscheinen. Genau. Also, Kinders, nächstes Mal auf der Gay-Party, ne? Guckt genau hin, auch mal ein bisschen fester zulangen und gucken, ob da oben, genau, was, irgendwie was rausspritzt. Genau. That came out wrong. Oh ja, der doppelte Pump. Genau. Sehr schön. Ja, ja. Der freudsche Versprecher. Ne, wenn du das eine meinst, jetzt habe ich irgendwie Bock auf dann eine doch Gay-Party mit deiner Mutter schlafen willst. Gibt es eigentlich gute Gay-Partys in Köln? Ich war noch nie auf einer Gay-Party in Köln. Genau, ich war vielleicht in Hamburg schon mal auf einer Gay-Party, aber in Köln noch nicht. Eigentlich ist es ja voll. Ich war mal unfreiwillig auf einer Gay-Party und es hat sich dann so langsam, weil ich manchmal sehr langsam bin im Denken, das hat sich dann so langsam nach einer Stunde herauskristallisiert, dass ich mit anderen. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe auf Gay, also wenn ich auf einer, oder sagen wir Gay LGBTQ-Pi Community Party bin. Nee, eigentlich vor allem Gay Party. Dann habe ich immer so ein bisschen diesen Gender Equality Moment, wo mir Drinks ausgegeben werden. Das finde ich total. Oh, das nice, habe ich aber. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich bin scheinbar so eine Type. Vielleicht habe ich auch ein bisschen das leicht androgyne Auftreten oder so, keine Ahnung. Weil du einen kleinen Knabenbusen hast. Wahrscheinlich. Nee, ich bin relativ, ich weiß nicht, irgendwie Schwule finden immer was an mir. Also ich glaube, ich bin, weiß nicht, vielleicht habe ich diesen leichten, meine langen Haare oder sowas, diese leicht, vielleicht kommst blasse du einfach Haut. Vielleicht kommst du einfach sehr tolerant rüber. Ja, oder ja, so. Vielleicht habe ich auch. Vielleicht bist du einfach nur eine richtig geile Schnecke. Vielleicht bin ich, ich bin eigentlich eine richtig geile Schnecke, bin ich. So, also, mit dieser Pointe. Pass auf, das war jetzt erstmal, ich wollte mal kurz darauf hinweisen, das wäre ein perfekter Einstieg, jetzt über Genderfragen gleich zu reden. Das haben wir wunderbar gemacht. Aber ich würde sagen, wir haben die Existenz von Partyhoden aufgeklärt und damit können wir eigentlich mal in die erste kleine Pause gehen. Also ich könnte mir ja denken, dass uns dieser liebe Hörer das nicht öffentlich schreiben wollte, weil er vielleicht dann gefragt wird, sag mal, ja, weißt du denn, was hier in der schwulen Partyszene, was die Leute sich da so alles in die Hoden genau aufdecken, dass er eigentlich schon das 10-Jahres-Partyhoden-Abo hat und genau. Dass ihn in einem Freak-Mishap ist, Balls exploded. Vielleicht hat er sich von der AOK einfach so ein Gerät einbauen lassen, das alle paar Stunden wieder neue. Apropos, was passiert Salzsäure, eigentlich, wenn man sich so ein Fitbit um die Hoden schneidet? Okay, irgendwann, wenn ich mal so Hoverboard-Money habe, dann hole ich mir mal so ein Ding. Und zwar hat in Amerika. Ganz kurz, wollen wir eine Pause machen oder wollen ich will erst noch meine letzte, nicht lustige, aber seltsame Geschichte loswerden. Weil Gender-Sachen finde ich super interessant. Lass uns da gleich nach der Pause drüber reden und du kannst jetzt nochmal was über deine. Was auch immer du. Nö, mach ich nicht. Ich mach jetzt auch eine Pause. Dann hört ihr jetzt nicht dieses super tolle Ding. Vielleicht habe ich es gleich vergessen. Boah, jetzt ist der Mascho wieder beleidigt. Also ich gehe jetzt raus und mache meinen ersten und letzten Dick-Snap auf Chat. Nee, ich glaube, das macht überhaupt keinen Sinn jetzt. Ich bin ja der Einzige in der App. Und es gibt die App auch noch gar nicht. Deswegen wird es einfach nur so sein, dass ich mir auf dem Balkon den Penis abschneide. Deswegen lassen wir das einfach sein. Wir machen jetzt eine ganz normale Pause. Ey, jetzt erzähl die scheiß Geschichte. Jetzt will ich es auch wissen. Also, das gibt's nicht. Du weißt, ne? Soll ich dir den Partyhoden krauen? Komm. Nee, komm, jetzt lass los, komm, jetzt aus. Aber nein, aber jetzt sag mal. Also, das war nicht die Pause, gleich kommt eine wirkliche Pause. Ich will eine rauchen und ich schwitze mir hier im Space Shuttle die Partyhoden aus dem Leib. Also, in Amerika hat in einer Gay-Bar oder in einem, ja auch in einem sehr flamboyanten Etablissement. Das ist so geil. Two white cis male straight dudes genau, trying zwei to. Zwei überprivilegierte weiße. Die versuchen ihren Weg durch die political correcte Landschaft in einer flamboyant, darf man das? Oh nein. Genau. Ja. Und dort hat jemand Salzsäure in die Gleitgelspender gepackt und ich denke mir echt so, what the fuck, Gleitgelspender? I need that in my life. Genau, warum? Wie vielen Lebenssituationen? Sicher, dass es nicht Natriumchlorid war, wie bei den Partyhoden? Nee, ich glaube, es war wirklich so für den Protein, so schnell nachfüllend. Für den, wie sagt man, irgendwie Elektrolyte. In die geweitete Urethra rein direkt. Anatomy speak. Genau. Cream's Anatomy. Also auf jeden Fall unglaublich grauenhaft, wo man sich wirklich denkt, dass ne, erstmal ist das ein Verbrechen, weil man muss immer bei Verbrechen unterscheiden, die man sofort sieht. Wenn ich jemand anderem ins Gesicht schlage, dann habe ich sofort was davon als gemeiner Straftäter, der geil darauf ist, jemandem anderen zu schaden. Aber wenn ich das mache, dann höre ich ja nichts davon. Das ist ungefähr genauso wie Leute, die vergiftete Hundeköder. Das wollte ich sagen, das ist genau die Geschichte, ne? Mit den Hundeköder, mit den Nägeln im Ding. Genau, und sowas. Du hast nichts davon. Du machst einfach etwas Böses und denkst, und das alleine reicht diesem kaputten Geist schon. Ja, beziehungsweise ich glaube halt schon, dass du wahrscheinlich hast du im Hinterkopf dieses, stell dich mir jetzt so vor, ne, wenn ich jetzt diesen Bezug mit den Hunden habe, das ist ja immer so ein bisschen, dann sind das irgendwelche frustrierten Schrebergartenbesitzer oder sowas, die halt die Hundescheiße nicht auf der Straße haben wollen. Genauso wären es dann wahrscheinlich im Umkehrschluss irgendwelche völlig verwirrten Leute, die halt die ganzen die halt Kondome haben, nicht in ihrem Vorgarten finden wollen. Nee, halt, dass irgendwie Homosexuelle die Ehe kaputt machen oder was weiß ich und dass sie deswegen. Okay, ganz kurz. Ladies and Gentlemen, Mr. Max Röbel vergleicht Hunde mit Schwulen. Ja, aber mach weiter. Dogs sind auch total awesome. Und ja, richtig. Und ich liebe Ladies and Gentlemen, und ich liebe Max Gays. Rettet es mal, schafft es mal wieder und zieht seinen Hals aus der Schlinge. Ja, es ist Classic Meme. Nein, an der Stelle, das muss man ja immer wieder dazu sagen, aber wir sind ja nur wirklich. Also nein, es geht ja gerade um den pathologischen Fakt, wo kommt die Straftat her oder die Motivation. Genau, ne? Genau. Deswegen, und genau, es ist wieder so ein Verbrechen, wo du quasi das Verbrechen begehst, aber du hast. Und es ist vor allen Dingen so, es ist so ein feiges Verbrechen, weil du halt nicht, also das ist wenig, es ist nicht so ein Mann gegen Mann oder Mann gegen Hund Kampf, genau, sondern es ist halt wirklich dieses so, du platzierst irgendwas irgendwo und gehst einfach weg und ja, es ist so hinterhältig. Ein echter Mann hätte sich die Salzsäure in den eigenen Penis gespritzt und dann Geschlechtsverkehr mit einem gehabt. Und dann auf eine KitKat-Party gegangen. Genau. So sieht's doch aus. So wäre es gewesen, aber das Verwunderlichste dabei war auch noch, er war wieder Erholungstäter, er hat das wohl schon öfter gemacht. Ne, dass der überhaupt noch Salzsäure bekommt. Ja, Dude. America. Ja, okay, ne? Sehr schön. Dann wäre übrigens nicht passiert, wenn jeder Schwule in dem Laden auch Salzsäure gehabt hätte. Okay, wir verabschieden uns in eine kleine Pause. Und genau, wir müssen jetzt ein bisschen, wir cremen uns jetzt ein bisschen mit Salzsäure ein, gucken, wie wir das wirklich tut. Genau. Und ja. Also ich habe in unseren Gleitgelspendern, ich habe meine ja immer dabei. Ich mache egal wo ich bin, ich habe immer 3-4 Gleitgelspender dabei und ich schraube die auch immer bei Leuten an die Wand, wenn ich bei Leuten zu Hause bin. Du, es gibt ja auch mittlerweile diese Klebedinger, wo du einfach nur so und dann hast du so einen Gleitgelspender an der Wand. Genau, ist richtig so. Und dann nimmst du den einfach mit oder fragst, ach, soll ich den hier lassen? Brauchst du den vielleicht noch? Wenn du zum Beispiel deine Oma im Altenheim besuchst oder so. Und, du, also da würde ich, man muss auf jeden Fall da lassen. Da geht wesentlich mehr ab, als man denkt, dass da abgehen würde. Ja, so. Kinders. Dann bis gleich. Willkommen zurück zu Creamspeak. Creamspeak in Outer Space. Space. Heute in unserer großen Raumschiff-Episode und es gibt, glaube ich, nichts, worüber man nicht eher reden sollte, wenn man im Weltraum ist, als über Gender Equality und Political Correctness. Ja, Dude, Sex im Weltraum, oder? Ich meine, was will man denn mehr? Zu zweit allein, ewig allein. Und das Ganze nur live übertragen bei Dick Snap auf Chat. Der erste schwule Bischof hat sich geoutet. Ja. Das stimmt. Finde ich gut. Erstmal finde ich das immer gut, wenn Leute das machen, bis wir dann irgendwann an dem Punkt sind, wo es keiner mehr machen muss, weil es einfach wirklich normal ist. Und, das ist echt so, oder? Ja, na, aber gut, ich meine, das ist ja, nicht noch, mehr, ist ja noch was anderes. Ich wollte gerade sagen, es ist noch irgendwo ein Novum. Das ist schon mal ganz gut. Und er hat dann auch gesagt, er hat einen Lebensgefährten, aber er lebt trotzdem das Zölibat voll aus. Wobei das natürlich, dieses Vollausleben ist ja sowas wie mein Hungerstreik. Intimate Handshakes. Genau. Ja, ja. Und die nach der Predigt wird dann halt gekuschelt. Aber ich glaube, du kannst nicht mal kuscheln. Ich glaube, du musst bei diesem Zölibat komplett auf Körperkontakt verzichten, weil du Nicholas Chamberlain heißt der, by the way. Das ist der Bischof von Grantham oder Grantham, ne, Grantham wahrscheinlich. Und der, also groß. Du bist ja wirklich nach ein paar Jahren Zölibat, stehst du ja sexuell, glaube ich, so unter Strom, dass jede Berührung, jeder Handschlag eigentlich sofort Erotik. Einen Orgasmus auslöst. Absolut. Das ist, glaube ich, bis zu dem Punkt, dass wenn du dir den Fuß am Esszimmertisch stößt. Wahrscheinlich. Goddammit, now I gotta clean up this. Und dann zündest du dem Tisch eine Zigarette an und fragst, ob es genauso gut für ihn war wie für dich. Und, das war brillant. Brillant, wieder hier bei Creamstreak. Live-Jokes 24/7. Brilliant. Auf 60 Minuten. Yes. Und einmal über die Schwachsinnigkeit des Zölibats und über, ich meine, so sexuelle Frustration ist ja eigentlich der Nummer 1 Grund für die großen Krisen auf dieser Welt. Sag ich jetzt einfach mal so. Einfach mal so eine wilde These. Die ganzen Kriegsräuber sind eigentlich alles nur schlechte Ficker. Denk mal drüber. Und genau. Und aber wirklich so, also man kann ja doch mal wirklich, kann man sich mal darauf einigen. Kann man jetzt auch mal einfach so sagen, dass sexuelle Frustration bisher noch nie zu irgendwas Gutem geführt hat. Und von all den großen Errungenschaften, ja, obwohl vielleicht so Sachen wie die Flashlight-Taschenmuschi vielleicht, das ist eine große Kunst. Ich habe da mal eine Mini-Dokumentation. Ich habe mir da mal ein paar von bestellt. Sechs von fünf. Ohne Spaß, on that note ganz kurz, wo wir jetzt schon bei Slippery Stuff sind. Ich habe da mal so einen 9-minütigen Doku-Ausschnitt oder sowas gesehen von so einer halt, ich glaube, das war so eine mexikanische Manufaktur, die halt diese Flashlights, also in verschiedenen Modellen herstellt. Und dann war ein quasi ein anatomisches Model da, was sozusagen ihre Vagina zur Verfügung gestellt hat, zum Nachproduzieren. Das war irgendwie eine osteuropäische Tschechin oder so, keine Ahnung. Und die kam halt zu Besuch in dieser Fabrik. Und es war irgendwie ein Riesen. Das ist ein schöner Versprecher. Die kam zu Besuch. Die kam. Sehr schön, Max. Gut gemacht. 1+. Und dann kam sie zu Besuch. Ja. Nein. War dann sozusagen da und hat dann irgendwie halt sich das Ganze angeguckt. Und es war irgendwie total knuffig, weil alle sich super gefreut haben. Und dann waren so ein bisschen so hutzlige, also überhaupt dieses Bild von so hutzligen mexikanischen älteren Damen, die dann am Laufband diese Flashlights sozusagen basteln. Und also ich meine, keine Ahnung, ich hoffe natürlich jetzt, wenn ich mich jetzt lustig mache, also ich hoffe natürlich, dass sie unter einigermaßen okayen Arbeitsbedingungen das machen, aber es sah eigentlich alles okay aus, soweit. Auf jeden Fall haben die sich total gefreut, dass halt diese Dame da war und dann haben die halt irgendwie dann Fotos mit der gemacht und sie hat dann so eine Tour und dann so, ach ja, dieses Modell, und sie hat halt quasi irgendwie ihre eigene Vagina irgendwie mal so testen können. Also irgendwie, ich fand das irgendwie sehr sympathisch, das hat es so ganz menschlich gemacht, diesen Sextoy-Markt. Ich denke auch, dieser Sextoy-Markt, der ist ja vor allem von Leuten gemacht, die gerade kein Problem haben eben, mit ihrer Sexualität. Eben, genau das zum Ding, Beispiel ja. So die erste, so Beate Use in Deutschland, diese ersten alten niedlichen Zeitungen, ich glaube aus den 50ern war das, ne? Absolut. Wo dann wirklich, und es gibt ja auch diesen großen Kinsey-Report, ne? So, was macht eine glückliche Beziehung aus? Sex, gemeinsame Hobbys, und gemeinsame, ja, so eine gemeinsame Weltanschauung. Und gemeinsam über den eigenen Sex lachen. Ja, doch, ich denke schon. Ne? Wie gesagt, wir haben eben in der Pause darüber geredet, Sex ist ja auch irgendwie, wenn man es richtig macht, macht Spaß und es ist ja auch lustig. Deswegen können ja auch 50-Jährige immer noch was? Über Sex kann Sex Spaß machen? Das muss ich mir jetzt mal genau erklären. Es ist eine ernste Sache. Irgendwas falsch. Also bei mir lachen die Frauen immer, so möchte ich damit sagen. Und aber wie ist denn da dieser Produkttest zu Ende gegangen? Dann kommt so einer von diesen Flashlights vom Band und dann steht am Ende so ein großer Mexikaner da, probiert die aus und gibt dann so einen Daumen hoch in die Reihe der Frauen. Das war, wie gesagt, glaube ich, ein Ausschnitt. Das war dann so ein bisschen awkward, weil dann irgendwie der Manager, mit dem halt dieses Model da rumgegangen ist, dann halt irgendwie so irgendwie versucht hat, so einen flirty Kommentar rauszuhauen, von wegen so, ja, feels nice, doesn't it, so really soft und so bla bla bla. Und sie dann immer so, ja, okay, so, nice. Ja, okay, jetzt thank ist you, aber auch thank Schluss. You, jetzt ist aber auch mal gut. Ja, you, genug you will, der Ehre. You will never get the real deal. Ja, ja, so ungefähr. Ja. Ja, auf jeden Fall, das wollte ich nur mal kurz einstreuen. Wir waren bei, genau, bei der katholischen Kirche. Von Flashlights zurück zu Priestern. Also, wir waren dabei, dass aus sexueller Frustration entsteht ja doch meistens nichts Gutes und, also nicht meistens, nie, sorry. Das ganze, dieses ganze Konstrukt, die Idee des Zölibats ist ja auch wirklich, ja, ich sag mal, überholungsbedürftig. So im Groben und Ganzen. Ganz bisschen. Und hier Evangelien haben es ja vorgemacht. Und also wenn ich mir jetzt denke, dass der gute Herr und jetzt nicht nur bei den Schwulen, sondern auch Der Chamberlain, ja, oder wer man es genau, also wenn du so gar nicht, so ganz ohne körperliche Liebe ein ganzes Leben lang und nur auf die hypothetische Liebe des Gottes hoffen, warten, ist, glaube ich, Also irgendwann tut's weh, irgendwann. Ja, macht vor allem, das, ich, vor allem, Spaß das ist so ein bisschen, oder? Das ist so ein bisschen, weißt du, da kommt dann bei mir immer ein bisschen der Scientologe, wollte ich sogar sagen. Also der Wissenschaftsanhänger sozusagen durch. Weil ich mir halt denke, okay, unsere gesamte biologische, genetische, ja, Struktur ist darauf ausgelegt, sich fortzupflanzen. Und wenn du diesen, ja, wenn du das halt mit so einer Vehemenz sozusagen versuchst zu verhindern, ja, das also, kann, da musst du blockierst. Unterdrücken. Ja, genau. Ne? Unterdrücken. Da musst du, da muss irgendwas, das muss in irgendwelche schiefen Bahnen, genau, laufen. So lieb du es auch meinst oder so, ne? Ne? Also wie gesagt, bei Hunden, um jetzt wieder so den Sprung zu finden, bei Hunden ist es ja so, dass wenn die Hunde nicht wenigstens einmal geworfen haben, ne, dann steigt sofort das Gebärmutterkrebsrisiko auf 600%. Ich verlasse mich jetzt auf das, was mir zwei Tierärzte gesagt haben. Vielleicht waren die im gleichen Hundeliebhaberforum und irgendein Idiot hat das geschrieben, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das richtig ist, wenn es mir ein Arzt sagt. Und, auf jeden Fall ist das nicht gesund, wenn man seinen biologischen, genau, Zweck verleugnet oder so. Das noch nicht mal verleugnet, unterdrückt, oder vielleicht ist es, kann man ganz einfach mal, wenn man jetzt sagt, damit tritt man vielleicht schon wieder jemandem auf die Penisspitze, wenn man jetzt einfach mal sagt, es ist ganz bestimmt nicht gesund, wenn man, und ich rede jetzt noch nicht mal wirklich von Trieben oder Verlangen, ja, wenn man wirklich seine Wünsche oder das, was einem der eigene Körper sagt, du, ich mag die andere Person und ich fühle mich zu der hingezogen, auch körperlich, und wir reden jetzt wieder nicht von Ficken, wir reden ja nicht davon, dass der Priester hört Zölibat, weil er nicht einen wegstecken kann, wir reden ja wirklich von körperlicher Liebe und wirklich einer Innigkeit, die man halt nicht einfach so hat mit einem guten Freund oder mit jemandem, dem man mal die Hand gibt. Und ja, es aber wird ja, ich meine, meine Güte, also auch einfach dieser wirklich jetzt Sex auf mechanischer Ebene, das gehört ja irgendwo halt dazu. Na gut, aber dafür gibt es ja dann wieder die Flashlight, ne? Ja, aber so. Ich meine, na, aber das ist, aber selbst nicht, das ist ja nicht das, wollte ich gerade sagen, das müsste doch sanktioniert sein, oder nicht? Wenn ein Zölibat, das muss doch eigentlich auch für Masturbation gelten, oder nicht? Was ich viel interessanter finde, ist, also bei aller Liebe zum, das würde mich jetzt Mr. wirklich Chamberlain, mal, ja, okay, wir können mal was anderes drüber reden, vielleicht kann ich das mal versuchen zu recherchieren, was eigentlich die Stance der Kirche auf Masturbation ist, also heutzutage. Immer noch. Ich weiß noch, mein Onkel hat damals, der hat den Zettel immer noch gehabt aus dem Religionsunterricht. Ja, Onkel. Da stehen zwei Sachen drin. Aber wir haben ja jetzt Papst Franziskus. Checked off on all the people. also wirklich, du bekommst haarige Handinnenflächen und das Sperma wird direkt aus dem Rückenmark gewonnen. also ja, ach du Scheiße, genau. Und deswegen, also ich freue mich manchmal erfreue ich mich wirklich meiner Naivität, mit der ich an manche Dinge rangehe, wo du dann nur direkt sagst so, nein, so, das the world is shit, heute, so, und ich so, ah, so, okay, das ist zwar jetzt schade, dass ich das jetzt weiß, aber irgendwie ist es gut, dass ich das vorher nicht wusste, sozusagen, dass ich das mir das bewahrt habe, ich bin ja fast Parsival oder so in der Beziehung. Also ich weiß nicht, ob diese, es geht ja wirklich so um die Wollust, ne? Und es steht ja sogar, ich wusste es mal, wo das drin war, aber das Onanieren selber kommt ja vom guten Onan. Kennst du die Geschichte? Ja. Also Onan sollte quasi die Frau seines Bruders schwängern, weil der Bruder nicht zeugungsfähig war. Und dann hat er gesagt, nee, mach ich nicht. Und dann ist er in die Wüste gegangen, hat sich einen von der Palme gewedelt und als sein Samen auf den Boden traf. Also ich glaube, im großen heiligen Buch steht das dann, glaube ich so, also ich weiß es nicht mehr. Das war dann wahrscheinlich wieder, das war wieder dann so die echte Version war einfach so, so he did shitloads of shrooms and then he went into the desert and imagined that, you know, something grew from also, his dick. Ich glaube, es war einfach so, das ist der erste aufgezeichnete Fall von jemandem, der in der Wüste einfach masturbiert hat so lange und an Dehydrierung und am Hitzeschlag gestorben wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich war das einfach so voll das Meme. Und genau, und der Familie war es einfach so peinlich, dass sie da so eine kleine Gottesgeschichte draus gemacht haben. Gesagt haben, so, was hat der Onan gemacht? Ja, klar. Und dass irgendwie die Geschichte sprach sich dann im ganzen Dorf rum. Und wahrscheinlich war das damals noch so, hey, wäre das nicht was für diese Bibeljungs? Irgendwie so, die haben noch dieses Startup gerade, die schreiben dieses Riesenbuch genau. Und so mit so Ideen. Sag mal, ey. Dann pack das noch dazu, komm, das passt, dann retten wir unsere Familie. Die haben auch mein Nachbar. Mein Nachbar, der Vater von dem, der ist besoffen in der Wüste rumgerannt und hat einen brennenden Busch gesehen und will seitdem nichts mehr sagen. Der hat den 1000 Schekel gegeben und dann haben die das ins Buch aufgenommen und der ist auch so fein raus und macht Alter, das wäre mal so die beste Origin Story für die Bible. Das ist eigentlich nur so eine geniale Geschäftsidee, wenn man sagt, okay, pass auf, Familienehre und der ganze Scheiß ist ein Riesending und es gibt jede Menge Vollidioten, die einfach auf ihre Existenz nicht klarkommen und deswegen halt irgendwie sich halt irgendwie einen wegkiffen und dann irgendwie anzünden oder so ein Scheiß. Ja. Und wir gehen sozusagen durch und binden das in diese Holy Story ein, um die Ehre vor dem Dorf wieder herzustellen. Hier, guck mal, der Papa vom Jonah, der Vollidiot, hat nicht aufgepasst, als sein Sohn schwimmen war und dann wurde er vom Wal gefressen. Ja, genau. Und bevor die das Jugendamt rufen, hey, komm hier, hol mal die Bibeljungs bitte her, die müssen das kitten. Genau. Das ist so die Zwegert-Abteilung von Sinai. Ja. Aber ich glaube, es war wirklich sehr so, die Frau von Onan saß einfach irgendwann beim Kaffeekränzchen und die anderen Frauen so gucken so und dann sagt die eine so, ey, komm her, hol die Bibeljungs. Okay, und noch einmal zurück zu dem ganzen Thema, sexuelle Frustration unter Priestern. Ich glaube nämlich, dass der Typ, der kann mir 10-mal erzählen, ja, mein Lebensgefährte und ich, wir fassen uns auch nicht an, ne, und wenn ich zu Hause bin, als wird er irgendwie hinter verschlossenen Türen, als wird er irgendwie, ich meine, Gott guckt natürlich immer mit, ne, Gott hat da ein Auge drauf auf die beiden. Und Gott redet sich selber ein von der Fall. Oh, jetzt haben wir mindestens zwei Hörer verloren. Das war mindestens das, aber. Ach Quatsch, aber wir sind auch wirklich, wir sind das allgemein, das war jetzt auch völliger Schwachsinn, weil es ist allgemein anerkannt, dass Gott eine Frau ist. Oh, what? Genau. Wusste richtig. Schon Jack White. Dafür haben wir jetzt zwei neue Hörer gewonnen, zwei Hörerinnen yeah, gewonnen. Sure. Ja, wir waren gerade bei Political Correctness. Ich weiß nicht, wie fit unsere Hörer sind und wie alt und durch die sind, aber auf YouTube gibt es jetzt neue Verhaltensregeln für YouTuber. Und zwar nennt sich das Ad-Friendly, also werbungsfreundlicher Content. Inhalt, der gemacht wird. Und das verbietet den ganzen YouTubern Kraftausdrücke zu sagen. Oder aber auch zum Beispiel über Suizid-Erfahrungen oder Depression zu reden. Ich habe nur die Hälfte von der Meldung mitbekommen. Also es gibt neue. Es geht aber nur darum, dass du, wenn du das monetarisieren willst, wahrscheinlich. Ne? Genau. Also nicht darum, dass du generell keine Swear Words oder sowas mehr machen kannst. Aber du kannst dann quasi kein Geld mehr damit verdienen. So, und es gibt natürlich große YouTuber, die auf ihren Kanälen auch zum Beispiel Depressionen besprechen oder Suizid. Und das möchte natürlich so eine Schäberwerbung. über die wir schon gesprochen haben, wo es hauptsächlich darum geht, dass man sich seinen felinen Freunden nähern sollte mit heruntergelassener Hose und sexuellem Blick in den Augen. Die wollen natürlich nicht, dass dann irgendwie Ficken oder so in einem Video gesagt wird oder jemand über sowas Gemeines, Doofes, so ein richtiger Downer und jetzt redet ihr über Depressionen und danach, ich meine, ich weiß auch nicht, wie die sich das vorgestellt haben, dass denen dazu kommt, ja, ich wollte mit euch darüber reden, vor 5 Jahren war ich schwer depressiv und hätte mich fast umgebracht und dann kommt die Werbung, jetzt mit Frau jetzt die Bikini-Figur anfangen, ja, genau. Look at this happy dog and boobs. Genau. Ja, und klar kann man das irgendwie verstehen und ich denke auch, dass YouTube sich irgendwann sagt, ja, wir wollen auch jetzt irgendwie unsere Kohle haben. Aber ich glaube, die müssen höllisch aufpassen, denn viele YouTuber werden sich dann sagen, hört mal zu, unser Geschäftsmodell oder unser Appeal hier auf YouTube läuft hauptsächlich darüber, dass wir Kraftausdrücke benutzen, dass wir uns nicht vorschreiben müssen, wie unser Inhalt ist, dass er werbefreundlich ist. Vor allem, was ich interessant finde dabei, das geht ja dann eigentlich schon sehr, also relativ schnell in Richtung oder Fernsehen. Ja, gut, das auch. Aber vor allen Dingen hätte ich gesagt, es geht vor allem relativ schnell Richtung First Amendment, würde ich jetzt sagen. Also gerade aus Sicht der Amis, weißt du, dass die sagen, okay, Moment mal, ich darf jetzt hier kein Geld mehr verdienen, wenn ich nicht meine Meinungsäußerung sozusagen anpasse den Richtlinien, die mir hier auferlegt werden oder sowas. Aber es ist schon sehr frei, weil es zwingt dich ja keiner dazu, Geld zu verdienen. Aber das ist dann wieder die Frage, wie sehr ist sozusagen YouTube ein Menschenrecht? Aber, aber das ist, kann halt sein, dass sich dann wieder andere Plattformen anbieten oder so. Also ich frage mich auch so, wir werden auch mit Sicherheit Werbekunden verlieren. Was ist zum Beispiel mit Wiesenhof? Weißt du, die brauchen die Dick-Jokes, die brauchen die Dick-References, Wiesenhof ohne Peniswitze. Wenn du jetzt quasi nur Gutfried. Wollte ich gerade sagen, wenn du eine Wiesenhof-Werbung hast mit einem geschmacklosen Atze Schröder-Dick-Joke und dann kommt ein Video, was einfach total glatt gebügelt ist, wo kein Dick-Joke kommt. Also ich meine, dann wirkt es ja noch ekliger, als es sowieso schon ist. Und menschenverachtender. Also, da muss schon richtig noch was Menschenverachtendes hinterherkommen, damit das nicht ganz so super abstoßend wirkt. Also ich denke, Werbung und Inhalt gehen ja Hand in Hand. Das muss ja eine homogene Mischung sein. Deswegen, wenn das jetzt irgendwie so ein ISIS-Beheading-Video ist, sehe ich absolut Wiesenhof dabei. Wenn das jetzt, darum geht, dass die Pferde... Hat sich der IS eigentlich schon zur Wiesenhof-Werbung... Wenn das jetzt darum geht, dass man ein paar Pferde in den Häcksler wirft und ein paar Kinder hinterher, dann sehe ich Wiesenhof das, ab und zu. Aber ganz kurz, das wäre doch mal eigentlich eine ganz gute Idee. Wie wär's für folgender Deal? YouTube sozusagen macht die PG, weiß ich nicht, 13, die familienfreundlichen FSK 12 Videos und alles andere. Die anderen Werbekunden, die gehen zu Live League oder sowas und monetarisieren dann auf so Kriegs- und Folter-Footage und so ISIS-Beheadings. Ich war übrigens dreimal auf Live League und ich habe jedes Mal nur Langweiliges gesehen. Also ich habe jetzt nicht groß darauf gebaut und gehofft und auch nicht groß gesucht, irgendwelche Folter-Videos zu sehen. Aber ich war schon so klein bisschen enttäuscht. Ne? Schade. Also ein bisschen, aber... jetzt haben wir gar nicht über politische Korrektheit und so geredet, ne? Was machen wir jetzt? Doch, ja, können wir jetzt noch machen. Wir sind doch schon fast durch, du. Guck mal, da ist die Space Police. Ich glaube, wir fliegen zu schnell. Scheiße, sag mal, lass mal. Wir müssen mal rechts ranfahren. Ja. Ja, gut. Damit. Stimmt. Schade. Ja. Wollen wir das nächste Mal vielleicht sogar mal ein bisschen mehr vorbereiten aufs Thema? Wobei, ich glaube, da kannst du dich nicht vorbereiten. Yeah, oder? Nee, ich meine, also es gibt auch genug, ich habe genug Meinung dazu, dass ich muss das auch nicht mit Inhalt noch verbessern. Also ich habe einfach viel Meinung dazu. Da habe ich, machen wir es als kleinen Teaser, weil ich sehe nämlich auch schon hier die Space Police, die fahren nämlich darüber auch gerade die Abfahrt genommen. Weil wir sind nämlich fast beim Mond, sagt mir mein Navi auch gerade. Ach so, und du, guck mal hier rechts. Ja, eben, genau. Also fürs nächste Mal große politische korrekte Folge auf dem Mond. Genau, auf dem Mond, das passt ja auch. Auch nichts, da wird nichts gefaked, da wird kein Blatt vom Mund genommen. Political Correctness auf dem Moon. Wir sagen alles. Frauen raus, genau. Und, aus dem Abendland. Ja, und dann würde ich sagen, dann gucken wir mal jetzt, weil dann müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen schauen, dass wir hier gleich mal irgendwie landen, weil ich kann schon mal so gut sind meine Raumdriver-Skills auch nicht, dass ich jetzt irgendwie das jetzt gleichzeitig Podcast und Mondlandung machen könnte. Also zuallererst sehen wir uns jetzt mal hier diese Raumanzüge an. Ja. So. Ja, warte. Geh mal hier, da hängt noch einer, gib mir den mal rüber. Das geht die Glocke auch gleich dazu. Ich brauche den XS, ich will den extra eng. Echt? Ach, du bist. Ja. Du hast wieder nur die Hoffnung, dass sich irgendein Model Scout auf dem Mond findet. Wollte ich gerade sagen. Also wenn's Model Scouts auf dem Mond gibt, dann muss auch direkt der erste Eindruck sitzen. So, hier. Ah, das ist Maulwurfgröße. Ich brauche L, warte mal. So, hier. Okay. So. Glocke, warte mal. Warte. Hier. Ah, okay. Perfekt. Jo, passt. Sieht gut aus. Sitzt, wackelt, hat so keine Luft. Hier ist so ein kleiner Schlauch drin zum Trinken. Sehr gut. Okay, pass auf. Willst du fliegen oder soll ich? Ah, du hast keinen Führerschein. Ne? Ich hab nicht, dass hier die Weltraumpolizei wieder. Stimmt. Okay. Außerdem habe ich auch schon Space Beer getrunken. Genau, dann flieg du mal und ich guck mal hier. Ich guck mal, ich glaube, pass auf, geh mal da näher ran. Wir müssen mal gucken. Hat der Mond eigentlich eine Atmosphäre? Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht, oder? Oder doch? Es ist Automatik. Das kann ich ja gar nicht. Haben wir einen Parkassistenten? Nee, komm, den lass ich aus. Wir machen ohne Parkassistent. Okay, ich zeig dir jetzt. Wo sind denn überhaupt? Aber, guck mal, da unten. Warte mal. Geh mal kurz. Das ist ein schöner Krater. Guck mal hier. Da ist ein Krater und ich sehe auch, ich glaube, ich dachte gerade, da wäre eine Shopping Mall. Aber es ist, da sind so Parkplätze auf jeden Fall eingezeichnet. Guck mal. Doch, genau. Guck mal hier, lass uns mal bei dem Parkplatz. Warte mal. Genau, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht auf zwei, auf so eine Linie uns direkt draufstellen. Und 3, 2. So, okay. So, ich muss noch. Korrigiere mal, noch ein Stück. Vorsicht, da ist ein Fels. Und. Fuck. Was hast du denn jetzt gemacht? Ja. Ich bin hinten drauf gefahren. Ach komm, ja, scheißegal, ist egal, ist ja nicht unsere. Nicht so schlimm. Ist ja nicht unsere Raumschiff. Alles gut. Ich stehe auf dem Behindertenparkplatz. Guck mal hier vorne, wir haben von den Maulwurf-Menschen hier, Behindertenausweis, wegen Sehschwäche. Perfekt. Einfach rein. Ja, sehr geil. Super, alles klar, gut. Dann würde ich sagen, ein kleiner Schritt gleich nochmal für die Menschheit. Genau, kleiner Schritt für die Mole People und dann lass uns gleich nochmal die Raumanzüge ein bisschen mit Gleitgel einspielen, weil diese Öffnung ist doch relativ eng. Und wenn wir Glück haben, ist auch keine Salzsäure drin und dann würde ich sagen, erkunden wir gleich mal die Gegend und melden uns dann nächste Woche wieder und erzählen euch, was auf dem Mond so abgeht. Also, bis alles dann. Gute Stay vom creamy. Mond. Macht es gut. Bis zur nächsten Woche. Mit der großen politisch korrekten Folge. Von.